Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück in der Serie Vergeben. Und jetzt sind wir beim fünften Video. Und jetzt beim nächsten Grund, warum wir vergeben müssen. Ich werde das Blatt jetzt umdrehen, damit man schön lesen kann und ich auch dann gut schreiben kann. Erstens, warum müssen wir vergeben? Weil es ein Befehl ist, ein Befehl der Bibel, ein Befehl des Wortes Gottes. Zweitens, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Er ist unser Modell. Niemand darf unser Modell im Leben sein. Meine lieben Freunde, wenn ich sehe, wenn ich höre, wenn ich merke, wie Leute versuchen, mich zum Modell ihres Lebens zu machen, da graut mir so richtig davor. Die einzige Art und Weise, wie das geschehen darf, ist, wie Paulus gesagt hat, ahmet mir nach, so wie ich Christus nachahme. Das heißt, wenn Jesus den Jüngern den Auftrag gegeben hat, Jünger zu machen, dann hat er ihnen niemals den Auftrag gegeben, Jünger von sich selbst zu machen. Er hat gesagt, geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern, lehret ihnen zu halten alles, was ich euch gelehrt habe. Das heißt, niemand macht einen Jünger von sich selbst. Alle machen Jünger Jesus. Das weiterzugeben, was Jesus uns gelehrt hat, durch sein Leben, wie er es uns vorgelebt hat und auch durch das, was er uns gesagt hat. Also, wenn ihr quasi mir nachfolgt, nur genau dort, wo ich 100% Jesus nachfolge und ihm das und das Leben so lebe, wie er es uns vorgelebt hat. Das dürft ihr dann auch so machen. Denn dann folgt ihr nicht mir nach, dann folgt ihr ihm nach. Eine große Gefahr, Menschen nachzulaufen, Menschen nachzufolgen. Ihr müsst sagen, weil Jesus es uns vorgelebt hat, zu vergeben, daher vergebe ich auch. Der dritte Punkt, und das ist auch, finde ich persönlich, ein ganz wunderbarer Punkt. C. Hört zu. Bevor ich das aufschreibe, möchte ich euch Folgendes sagen. Jesus und der Vater sind eins. Das gibt es in vielen Bibelstellen, können wir das sehen und hat uns Jesus uns das auch klipp und klar gesagt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und von dem her, Kolosser 1, Vers 15 sagt uns ja auch, dass er, Jesus Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Und wenn immer wir Jesus auf dieser Erde gut nachfolgen und ihm zum Modell machen, dann machen wir auch Gott, den Vater, zum Modell. Und sehr viele Menschen auf dieser Welt, die haben eine Schwierigkeit, aufgrund von ihrer Vergangenheit, aufgrund von Erlebten mit ihrem irdischen Vater, haben sie eine Schwierigkeit, mit Gott, dem Vater, eine intensive, intime, herzliche Beziehung machen zu haben. Und eines der Gründe, so denke ich es, das ist eben die Überzeugung, zu der ich gekommen bin, einer der Gründe ist, dass viele Christen niemals den Vater gut repräsentiert haben. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr oft traurig gestimmt hat. Wie oft habe ich gemerkt, wie Menschen sich abwenden von Gott, weil Gott, der Vater, nicht gut repräsentiert wurde von seinen eigenen Kindern. Und hier komme ich zum nächsten Punkt, warum wir unbedingt vergeben müssen. Es drückt das Herz des Vaters aus. Es drückt das Herz des Vaters aus. Meine lieben Geschwister, es drückt das Herz des Vaters aus. Oh, meine lieben Geschwister, wie müssen wir unbedingt alles daran halten, alles tun? Wie müssen wir dem nachahmen, unseren Vater gut auszudrücken und das Herz, das er hat, für die Menschen auch gut auszudrücken? Wie sollen die Leute den Vater kennenlernen, wenn es nicht durch dich und durch mich geschieht? Jesus kam ja aus verschiedenen Gründen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus kam, um den neuen Bund zu bringen. Jesus kam, um uns ewige Lösung zu bringen. Jesus kam, uns zu befreien von Schuld. Aber Jesus kam auch, um uns den Vater zu zeigen. Im alten Bund war der Vater ja ein verborgener Gott, ein nicht erkennbarer Gott. Und genau das hat Jesus ja immer wieder getan. Es ist interessant, dass Jesus eigentlich durch die Evangelien hindurch für die religiösen Leute sehr blasphemisch war, nämlich indem man Gott nicht als Gott bezeichnet hat, sondern Gott als seinen Vater. Das war damals als Blasphemie angesehen worden. Und immer wieder spricht Jesus nicht von einem Gott, der Distanz ist, der ferne ist, der im Himmel ist, der weit weg ist. Immer wieder spricht er von seinem Vater. Und so viele Menschen, die versuchen, den Vater und das Herz des Vaters irgendwo im Alten Testament und im Alten Bund zu erkennen und zu finden. Nur das geht nicht. Den Vater können wir nur in Jesus kennenlernen. Und den Vater können die Menschen heute in uns kennenlernen. Und wenn wir lernen, das Herz des Vaters richtig auszudrücken, wenn wir lernen, so zu leben, wie der Vater uns es vorgezeigt hat und vorgelebt hat, der wahre Vater, dann werden wir auch ihn als Vater gut repräsentieren. Hier habe ich einen Bibelvers, den ich seit langem sehr mag und mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Ein Bibelvers, der mir persönlich viele Rätsel aufgegeben hat und wo ich versucht habe, ihn zu verstehen, obwohl er eigentlich so einfach ist und so klar verständlich geschrieben ist. Und das ist Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Matthäus 5, ich schreibe das auf die englische Art und Weise, verzeiht mir, die deutsche ist ja nur ein Beistrich. Matthäus 5, Vers 48. Schau mal, was hier Jesus selbst gesagt hat. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dieser Vers hat mir persönlich oft viele Fragen in mir aufgeworfen, auch irgendwie mich vor ein Rätsel gestellt. Und ich kann mich erinnern, es steht klipp und klar drin, Jesus hat es gesagt, ist sogar Teil der Bergpredigt. Und dann war die Frage, wie kann ein Mensch vollkommen sein? Nicht nur vollkommen sein, sondern wie kann ein Mensch vollkommen sein, so wie Gott, der Vater im Himmel, vollkommen ist. Diese Vollkommenheit, die kann man hier auf dieser Erde doch niemals erreichen. Und dennoch war es das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Und weißt du, und ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einer Bibelschulstudentin darüber geredet, vor vielen, vielen Jahren, nicht auf unserer Schule hier in Brasilien, sondern mit einer Bibelschulstudentin, die auch die Bibelschule gemacht hat, auf der ich war in England vor mehr als 40 Jahren. Und dann viele, viele, viele Jahre danach trafen wir uns und hatten wir ein Gespräch. Und dann redete ich über diesen Vers und sie sagte, hör zu, das kann doch nicht sein. Es kann kein Mensch so vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Schau dir den Kontext an. Du wirst sehen, dass der Kontext uns einen wichtigen Schlüssel gibt. Und du wirst sehen, warum ich diesen Kontext, warum ich diesen Vers 48, vollkommen zu sein, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, warum ich den in Zusammenhang bringe mit Vergeben und warum ich überzeugt bin, dass wahre Vergebung drückt das Herz des Vaters aus und repräsentiert unseren Vater gut. Ich lese jetzt im Kontext von Vers 43 durch bis Vers 48. Vers 43 bis Vers 48. Vers 48 ist ja der Vers und jetzt schauen wir uns den Kontext gut an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr die Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute, über Böse, und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr da für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also hier sehen wir den Kontext, wo Jesus gesagt hat, wir Christen, wir Jünger Jesus, wir sollen so vollkommen sein, wie es der Vater im Himmel ist. Der Kontext ist vergeben. Warum ist der Kontext vergeben? Wir sollen nicht vollkommen sein, einfach wie Gott, der in allem vollkommen ist, sondern wir sollen vollkommen sein in der Art und Weise, wie wir vergeben und wie wir lieben. Schau dir den Kontext noch einmal an. Ich gehe Nur einige Stichworte greife ich hier heraus, damit du das ganz klar sehen kannst. Ich sage euch aber, liebet eure Feinde, so fängt Jesus diesen ganzen Diskurs an. Niemand, das wage ich mich mal so zu sagen, niemand, der seinen Feinden vom Herzen vergeben hat, kann sie lieben. Also, es ist eine Unmöglichkeit, dass du jemand liebst, den du nicht vergeben hast. Das nächste, was er sagt, segnet, die euch fluchen. Jemand, dem du nicht vergeben hast, den wirst du auch nicht segnen. Ganz im Gegenteil, es ist in der Natur der Unvergebenheit, dass du den Leuten Böses wünscht und nicht Gutes wünscht. Tut wohl denen, die euch hassen. Wiederum, jemand, der dich hasst, außer du vergibst ihm, wirst du ihm auf keinen Fall wohltun. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wiederum, das ist ein Ausdruck der Vergebung. Wenn du ein Herz der Unvergebung hast, ein Herz der Bitterkeit, wenn du den Leuten, die dir Schlechtes getan haben, nicht vergeben hast, wie wirst du dann anfangen, für sie zu bitten, dass es ihnen gut gehen kann? Und schau, dann kommt das herrliche Wort damit. Damit ihr Söhne seid eures Vaters im Himmel. Und dann sagt uns Jesus, wie der Vater im Himmel zu den Gerechten und zu den Ungerechten gut ist. Meine lieben Freunde, hier kommt die Selbstgerechtigkeit so stark hinein. Der verdient sich doch das. Der verdient sich doch jenen. Was wäre, wenn du das von Gott bekommen würdest, was du dir verdient hättest? Wer von uns hätte Aussicht auf den Himmel? Ich nicht. Der Grund, warum meine Zukunft Himmel heißt, ist, weil ich, der ein Feind Gottes war, Vergebung gefunden habe. Bei Gott, durch Jesus Christus. Und genau das sagt uns die Bibel. Wenn wir vollkommen sein wollen wie Gott, dann müssen wir vollkommen sein in der Art und Weise, wie wir vergeben und wie wir lieben. Liebe, die wahre göttliche Liebe, die vergibt. Es kann mir kein Mensch in dieser Welt sagen, dass jemand wirklich liebt, wie Gott liebt, wenn er nicht auch so vergeben hat, wie Gott vergeben hat. Und dann ist es interessant, wie Jesus sagt, hört zu, diejenigen, die nur gut tun, die ihnen gut tun, das machen auch die Heiden, das machen auch die Nicht-Christen sein. Da hast du keinen Lohn im Himmel. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich mal in Virginia, in den Vereinigten Staaten, gedient in einer Gemeinde. Und wir hatten da drei herrliche Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Der Geist Gottes hat wunderbar gewirkt, Heilungen sind geschehen, viele prophetische Worte wurden freigesetzt. Und am Sonntag, am dritten Tag, ich kam dort hinein in den Gottesdienst, und einer nach den anderen von diesen Geschwistern, die umarmten mich und schauten mir in die Augen und die dankten mir ganz herzlichst. Und an diesem Morgen wurde es mir bewusster als je zuvor oder haben es einfach so viele mehr Menschen gesagt als je zuvor. Einer nach dem anderen sagte zu mir, ach Reinhard, ich liebe dich, ach Reinhard, ich liebe dich, ach Reinhard, ich liebe dich. Und plötzlich kam mir dieser Vers in den Sinn. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, dafür habt ihr keinen Lohn. Und ich ging dann hinauf auf die Kanzel zu predigen an diesem Vormittag und ich sagte, an diesem Vormittag sind so viele Menschen von euch zu mir gekommen, haben mir gesagt, wie sehr ihr mich liebt. Und ich habe ihnen gesagt, danke dafür, aber Lohn bekommt ihr dafür keinen. Denn Freitag und Samstag habe ich mein Leben ausgegossen hier für euch. Freitag und Samstag habe ich alles gegeben bis zum letzten Tropfen meiner Energie. Habe euch gedient und euch geliebt bis zum Ende meiner Kräfte. Und ihr liebt mich jetzt zurück. Schön, toll, ist auch eure christliche Pflicht. Nur Lohn bekommt ihr dafür nicht. Wenn du Lohn willst, dann liebe diejenigen, die nicht liebenswert sind. Und wir repräsentieren unseren Vater gut, wenn wir die lieben, die uns hassen. Und das geht nur, wenn wir wahrhaftig vergeben. Darum, wenn Jesus gesagt hat, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, spricht im Kontext der völligen Vergebung und der völligen göttlichen Liebe. Mögen doch durch diese Serie der Videos überall in der deutschsprachigen Welt Christen aufstehen, die den Vater, die Gott gut repräsentieren und sein Herz gut repräsentieren. Es drückt das Herz des Vaters aus. Beim nächsten Mal machen wir gleich weiter. Ein weiterer Grund, warum es